WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, 1 Uhr nachts und wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Freithemennacht. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist der Alois 51. Guten Morgen. Hi, Domian, vielen, vielen Dank. Grüß dich. Ja, ich grüße dich. Ich bin ganz nervös, tut mir leid. Wir schaukeln das Kind schon. Cool. So, um was geht's denn? Ich möchte gern berichten, und zwar über die Ungerechtigkeit, was gerade passiert, und zwar gegen Heimkinder, die früher in österreichischen Heimen waren. Mhm. Ich war Missbrauchsopfer. Ja. Und in Wien wurde zum 31.03. die Entschädigung komplett eingestellt. Das heißt, Leute, die heute melden, die gehen komplett leer aus. Und das finde ich so eine Ungerechtigkeit. Weil es gibt viele Leute, die wie ich in der Depression drin stecken, die gar nicht die Kraft haben, sich zu melden oder. Ja. Wie ist es denn den Leuten ergangen, die sich rechtzeitig gemeldet haben? Die Leute, die sich rechtzeitig gemeldet haben, die wurden finanziell halt entschädigt und Wurden die adäquat entschädigt? Weißt du das genau? Also war es ausreichend oder wurden die Leute abgespeist? Ja, ausreichend ist es natürlich nie. Aber sie wurden immerhin finanziell entschädigt. Ich weiß die Summen jetzt nicht genau, aber das fällt halt komplett weg. So, und du hast es versäumt, aufgrund deiner Erkrankung, dich rechtzeitig zu melden? Nein, ich hab's nicht versäumt. Aber es regt mich unheimlich auf. Ich hatte die Kraft damals, das zu machen. Mhm. Viele Leute haben die Kraft nicht und die gehen komplett leer aus. Und ich bin 65 geboren. Ja. Ich wurde richtig schwerst misshandelt, sexuell und körperlich. Und ich habe Jahrzehnte gebraucht, um überhaupt darüber sprechen zu können. Über wie viele Jahre hast du dieses Martyrium ausgehalten, Alois? 18 Jahre lang. 18 Jahre lang? Ja, weil mir tut das halt, es geht mir ein bisschen nah alles. Das heißt, als du auch schon ein junger Mann warst mit als Säugling bin ich nach dem 5. Lebenstag schon ins Säuglingsheim gekommen. Mhm. Und da ist jetzt ein Buch erschienen vom Land Tirol und da wurde mir erst bewusst, was mit uns gemacht wurde. Wir wurden festgekettet an den Kinderbetten, wir wurden gefüttert, wir hatten keine menschliche Zuwendung. Und das ist so ein Verbrechen, man lebt da drin und wundert sich, warum als Mensch dann so schwierig wird. Lass mich mal dich einige Sachen zu deinem eigenen Schicksal fragen. Du sagst, bis zu deinem 18. Lebensjahr, das heißt, du warst 15, 16, 17 Jahre alt, da hat man dich noch misshandelt und missbraucht? Ja, zum letzten Mal wurde ich richtig, richtig körperlich misshandelt, da war ich 17 Jahre alt, also schon eigentlich ein erwachsener Mensch. Richtig, richtig verprügelt mit Händen und Füßen von einem Kampfsportler, das war mein Erzieher. Ja. Und wie alt warst du, als du das letzte Mal in diesem Heim sexuell missbraucht wurdest? Oh ja, das war 1976 von Heim Zöblingen war das. Da warst du wie alt? 11 Jahre alt. Ja. Mhm. 11 Jahre alt. Wir wurden ja richtig in diesen Heimen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ein bisschen langsamer, dann kommen wir da besser mit. Du warst in verschiedenen Heimen. In 7 Stück, ja. In 7 Heimen. Mhm. Und ist dir in allen 7 Heimen Unrecht angetan worden? Ja, bis auf einen in allen. Das ist ja ungeheuerlich. Also das heißt in 6 österreichischen Kinderheimen. Richtig. Dieser sexuelle Missbrauch, von wem wurde der durchgeführt? Das erste Mal sexuell missbraucht wurde ich, da war ich im 6. Heim, da war ich 5 Jahre alt. 5 Jahre alt und das ging über eineinhalb Jahre ging das. Und wer war der Täter? Das waren meine ältere Jugendliche waren das. Mhm. Und da wurde ich richtig nachts, musste ich an die Betten ran und musste oral befriedigen. Und das waren 2 Stück auf meiner Stube, es waren 7 Betten. Mhm. Und das ging jede Nacht. Das hat nie aufgehört. Und das Sexuelle ging ja noch, aber das Schlimmste war dann diese körperlichen Schläge, die man gekriegt hat. Die Schläge hast du bekommen von dem Personal? Nein, da war ich zu klein. Ich habe das immer nur erfahren in dem Heim von älteren Mitzüglichen. Ach so. Und da ist das Personal nicht eingeschritten? Leider, und das finde ich so ein Verbrechen. Nein, ich habe dir gefleht, ich habe gesagt, bitte schön, helft mir. Da kein Mensch mehr, ich war grün und blau geschlagen. Ich habe mir keine geholfen. Gab es denn im Laufe der Jahre dann auch einen sexuellen Missbrauch von Seiten einer Pflegekraft, eines Erziehers? Das habe ich nie erfahren. Das waren immer dann etwas ältere Heiminsassen, Mitschüler. Genau, richtig. Mhm. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast Gott sei Dank frühzeitig diesen Antrag gestellt zur Entschädigung. Richtig. Darf ich dich fragen, wie viel du bekommen hast? Insgesamt habe ich gekriegt 25.000 Euro. Ja gut, das ist ja auch nicht so viel für eine kaputte Kindheit und Jugend. Nee, wenn man das heutige Leben, das ist nicht schön, nee. So wie du das schilderst, klingt das so, als wäre deine ganze Kindheit und Jugend in Angst verlaufen. Ja, ganz, ganz schlimm. Was war denn in dieser Zeit annähernd erträglich oder sogar schön? Na, schön waren immer Weihnachten, empfand ich immer schön in diesen Klostern. Es war immer ganz nett oder wenn man mal nach Hause durfte, in Urlaub zu Weihnachten, Ostern. Mhm. Das war immer ganz schön. Wie war denn dein Verhältnis zu deinen leiblichen Eltern, zu denen du dann nach Hause gingst? Ich hatte keins. Ich wurde nie besucht in den 18 Jahren. Ich hatte da gar kein Verhältnis. Aber du gingst nach Hause? Ja, immer zu den Ferien. Das war immer so raus aus dem Heim, weg von der Gewalt. Das hat mir immer ganz gut getan. Ja, wieso haben deine Eltern dich überhaupt in ein Heim gegeben? Meine Mutter hatte schon 5 Kinder in der Zeit und in der Akte von mir steht, die Mutter kümmert sich nicht um den Säugling. Und so bin ich schon ins Heim reingekommen. Das heißt, wenn du nach Hause kamst, dann in den Ferien, was hat dich da erwartet? Wie hat man dich da behandelt? Ja, das waren ja immer nur 2-3 Wochen. Das war wie Urlaub. Das war schön. Ja, das war schön. Richtig. Hast du dich denn nicht mal in deiner Not, als Kind macht man doch sowas, wenn man vielleicht so große Angst hat, dich deinen Eltern anvertraut, was da im Heim mit dir geschieht? Na, ich war da scheinbar so in der Depression oder so voll Angst. Ich habe mich da nie getraut zu sprechen. Ich habe das nie angesprochen. Dann warst du doch wahrscheinlich sehr traurig, immer wenn du zurück musstest in das Heim und konntest nicht zu Hause bleiben. Ja, das war schlimm. Das glaube ich. Das war ganz schlimm. Wieso hast du in den vielen Jahren im Heim nicht mal irgendeinen Lehrer, vielleicht einen Lehrer, den du gemocht hast, mal angesprochen und ihm deine Not geschildert? Ja, das haben die ja alle mitgekriegt. Das war ein Kollektiv. Das war damals so. Da ist aus den nichtigsten Gründen, man ist ja nicht geschlagen worden. Man ist ja mit Händen, Füßen, da ist ja wirklich auf brutalste Art. Mein letzter Tier war Kampfsportler. Einen dritten schwarzen Gurt hat er gehabt. Der hat auf uns eingeprügelt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber das wiederum müssen doch dann auch andere Lehrer, die vielleicht etwas liberaler ausgerichtet waren, mitbekommen haben. Ja, das haben die mitbekommen. Aber die Leute, die das mitbekommen haben und Menschlichkeit empfunden haben, die wurden ganz schnell entfernt. Die waren nicht lange im Heim. Mhm. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So wie es dir ergangen ist, hast du das bei anderen Mitschülern, die in deinem Alter waren, hast du das da auch erlebt? Ja, die haben das, es war alles sehr ähnlich. Hast du denn im Nachhinein jetzt vielleicht da nochmal Kontakte geknüpft mit Opfern aus dieser Zeit? Ja, ich bin auf so Heimforen und da kann man sich austauschen und das tut man ganz gut, dass man merkt, man ist halt nicht der einzige Mensch, dem das passiert ist. Ja. So, wenn man so eine geballte, schlechte Kindheit und Jugend hinter sich hat, ist man wahrscheinlich fürs Leben gezeichnet. Ja, das ist man wirklich. Bist du denn irgendwann mal in einer ausführlichen, ausgiebigen Therapie oder klinischen Behandlung gewesen? Ja, ich habe das leider alles zu. Ich hab das immer verdrängt und erst seit 2008, 2009, seitdem das mit dem Heim so in den Medien war, habe ich mich erst richtig damit beschäftigen können. Und da ist mir das bewusst worden. Davor war das, habe ich das immer verdrängt. Dann ist alles hochgekommen wahrscheinlich, wieder ausgebrochen. Ganz extrem, ja. Ja. Wie hast du dein Leben gelebt bisher? Zum Beispiel hast du selbst eine Familie? Na, das konnte ich nicht. Das hat sich leider. Ich habe da so ein Hospitalismus. Ich bin ja Rentner. Ich habe Riesenprobleme gehabt, Menschen an mich ranzulassen. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also du hast ganz schwer. Ein recht einsames Leben geführt, kann man das sagen? Total. Ich lebe ja auch sehr einsam. Ich habe kein soziales Umfeld. Hast du dich mal in einen Menschen verliebt? Ja, ich hatte das Glück. zweimal eine langjährige Beziehung. Die letzte war 16 Jahre alt. Mhm. Und habe ich aber nie, ich habe, stell dir mal vor, ich habe 16 Jahre mit einem Menschen zusammengelebt und konnte mich nicht öffnen. Das heißt, der war seine Frau oder ein Mann? Es war ein Mann. Es war ein Mann, du hast ihn deinem Freund, hast es nicht erzählen können, was man hier... Er wusste zwar, ich bin im Internat, aber ich konnte ihm nichts erzählen. Das, das tut mir richtig leid. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du erst so spät angefangen hast, dich damit auseinanderzusetzen. Heißt das denn, dass du dann zumindest in den letzten Jahren mal in einer Psychotherapie warst? Na, ich war immer bei Ärzten und man geht da rein, man spricht darüber, aber man im Endeffekt nach einer Stunde gehst du wieder raus. Ich habe ja auch Therapiestunden bezahlt gekriegt von dem Land Tirol, aber man geht rein, spricht und im Endeffekt ist man doch wieder in seinem Leben drin. Mhm. Jeden Tag denkt man an diese Vergangenheit. Ja, vielleicht war die Behandlung nicht ausgiebig genug, vielleicht war sie nicht zielgenau genug. Denke ich auch, ja. Jetzt protestierst du dagegen oder bist empört, wie du es gerade am Anfang gesagt hast, dass jetzt das Zeitfenster geschlossen ist und dass die Opfer sich eben jetzt nicht mehr melden können und keine Entschädigung bekommen. Ja, das ist Unrecht, weil es gibt Leute wie ich, die in der Depression drin waren. Ich habe mich mit meinem Partner nicht anvertraut und die Leute sind ja manchmal 20, 30 Jahre älter wie ich bin. Die haben vielleicht nicht mal ein Internet, die wissen ja nicht mal, dass sie Entschädigung kriegen. Und in Wien machen sie einfach alles zu und jetzt kriegen die Leute überhaupt nichts mehr. Das ist so ein Unrecht. Das empfinde ich aus Unrecht, da gebe ich dir recht, Alois. Keine Chance. Die beantworten auch keine E-Mails mehr. Mhm. Die SPÖ, also in Wien, ist katastrophal. Es wird nicht geantwortet auf meine Schreiben, warum gar nichts mehr. Und das finde ich so ein Unrecht. Abgesehen von dieser politischen Thematik, finde ich jetzt erstmal ganz wichtig, dass du doch jetzt endlich in gute psychotherapeutische, psychiatrische Hände kommst. Ich glaube, das ist sehr nötig und da ist vieles noch aufzuholen. Mit Sicherheit, ja. Deswegen möchte ich sehr, sehr gern, dass du jetzt mit meiner Psychologin sprichst und dich beraten lässt von ihr, was sie dir empfiehlt, was du tun solltest und könntest. Sehr gerne. Das machen wir. Alois, Mensch, Tomian, vielen Dank. Sehr gerne. Ich bitte dich aufzulegen und die Alexandra ruft dich zurück. Cool. Ich wünsche dir alles Gute und auf dass es dir in der nächsten Zeit besser geht und dass du einen guten Arzt oder Therapeuten findest. Dann sage ich vielen Dank. Sehr gerne. Auf Wiederhören, Alois. Wiederhören. Tschüss. Danke. 0800 220 5050 und hier ist David 17. Guten Morgen, David. Hallo. Hallo. Jetzt hören wir uns. Jetzt hören wir uns sehr gut, ja. Das ist verrückt. Hallo, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Ach was. Man hört es dir aber gar nicht an. Okay, alles klar. David, weswegen meldest du dich? Also ich habe das ja eben schon so ein bisschen erzählt. Weiß nicht, wissen Sie jetzt überhaupt was von? Ich weiß gar nichts davon, nein. Okay. Übrigens kannst du mich auch duzen, wenn ich dich ja auch duze. Ach so, sorry. So ist die Regel hier. Okay. Ja. Es ist so, dass meine Eltern, die sind getrennt. Ja. Schon seitdem ich im Kindergarten bin. Mhm. Und also ich lebe bei meiner Mutter. Mhm. Und will eigentlich zu meinem Vater, aber meine Mutter verbietet mir das auch so, dass ich zu meinem Vater darf und auch Kontakt und so. Möchtest du und zu ihm ziehen? Am liebsten schon, aber meine Mutter sagt, dass er kein guter Umgang ist für mich. Verbietet sie dir auch, dass du dich mit ihm triffst? Ja, wobei da gibt es quasi eine Lücke, die ich irgendwann gefunden habe für mich. Und das war so, also als ich 10 war, hatte ich mal so ein ganz blöden Fahrradunfall und war dann im Krankenhaus. Mhm. Und dann war das so, dass mein Vater halt auch da hinkommen durfte, weil die halt also so besorgt, ne, ist halt so, wenn man als Kind ist im Krankenhaus, ne? Mhm. Und ja, das war für mich toll quasi. Also einerseits blöd, weil ich hatte ja diesen Unfall und einerseits toll, weil meine Eltern waren jetzt mal zusammen da, haben sich auch vertragen und so. Und dann habe ich überlegt, als ich dann wieder draußen war und so, wie kann ich das hinbekommen, dass das vielleicht nochmal so ist? Mhm. Und hattest du da eine kurze Zwischenfrage? Vor diesem Fahrradunfall gar keinen Kontakt zu dem Vater? Also nur wirklich das Minimalste. Also ich durfte mit ihm telefonieren und so. Mhm. Also kaum gesehen? Kaum gesehen. Okay, welche Idee hattest du dann danach? Also ich dachte zuerst mal, wie wäre es damit, wenn ich jetzt nochmal so einen Unfall hätte oder so? Und du glaubst gar nicht, was da alles Verrücktes passiert ist, aber ich war nie im Krankenhaus. Und dann habe ich so gedacht, weil das war bei meiner Oma immer so, dass die hatte Migräne. Migräne? Ja. Mhm. Und dann dachte ich, wenn ich vielleicht auch, die war halt auch damit öfters im Krankenhaus, und dann dachte ich, wenn ich sowas auch hätte, wäre ich ja wieder im Krankenhaus, ne? Und alle würden sich wieder um mich kümmern. Mhm. Hat nicht geklappt. Ich habe dann nur Medikamente verschrieben bekommen, hin und her, und dann war das gut. Und dann hatte im Freundeskreis war das so, dass jemand Epilepsie hatte. Mhm. Und derjenige war auch immer ganz oft im Krankenhaus, und der wurde auch ganz doll bemitleidet und so. Ja. Und das war halt schlimm. Und dann habe ich das erste Mal angefangen, da war ich so 13, dass ich sowas simuliert habe und gedacht, du hast so einen epileptischen Anfall vorgetäuscht? Ja, ja. Wusstest du denn genau, was man da machen muss, wie man sich gebärden muss? Ja. Also ich habe da ganz viel mich drüber schlau gemacht und so, und habe das dann auch so hinbekommen, dass meine Mutter mir das geglaubt hat. Und dann bin ich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus, und ja, siehe da, ich hatte dann wieder die Situation, ne? Das ist ja verrückt, aber du wurdest doch mit heftigen Medikamenten wahrscheinlich behandelt, ja, die du gar nicht brauchtest. Ja, ja. Welche Wirkung hatten diese Medikamente auf dich? Also meine Freunde in der Schule sagten, ich wäre auf einmal auch ganz anders geworden und so. Und selber habe ich mich immer ganz schlapp gefühlt und keine Ahnung, es hat schon viel... Okay, jetzt warst du nochmal einmal im Krankenhaus, und dann kam der Vater auch ins Krankenhaus, und dann? Genau, dann war das wieder so, dass wir waren dann wieder quasi eine Familie und alles war richtig gut und so. Und das hat mir halt gefallen. Und dann habe ich auch bemerkt, dass mir nicht nur gefällt, dass jetzt mein Vater wieder da ist und meine Mutter und so, sondern dass sich auch auf einmal alle anderen ganz gut um mich kümmern und dass ich so im Mittelpunkt stehe. Mhm. Dann haben die, ich weiß nicht, ein sogenanntes EEG gemacht, von meinem Kopf war das. Und dann haben die halt gesagt, ja, wir sehen da nichts. Und dann haben die noch ganz viele andere Tests gemacht. Ich war in so einer Röhre. Ja. Aber niemand sah was. Genau, niemand sah was. Und dann habe ich das danach, dann wurde ich halt irgendwann entlassen. Und dann haben die gesagt, ja, das stellen wir jetzt mal unter Beobachtung. Und wenn das nochmal passiert, dann müssen die jetzt wieder Tests machen. Und dann habe ich das so einen Monat später oder zwei wieder gemacht. Und ja, irgendwann ist halt dann rausgekommen, dass es halt, dass so vom Körper nichts da ist, sondern dass es halt psychisch sein muss bei mir. Ja, aber man hat dir dann nicht unterstellt, dass du es bewusst simuliert hast. Ja, die Ärzte waren da immer sehr vorsichtig mit den Formulierungen. Ja. Und dann dachte ich, ich muss jetzt irgendwie das authentisch hinbekommen. Und dann war dann halt erstmal Ruhe. Dann habe ich das auch erstmal sein gelassen, weil ich halt auch, ich wurde auf so ein Medikament eingestellt, das hieß Keppra. Und das hat mich halt ganz fertig gemacht. So, wieder Zwischenfrage. Du hast das eingestellt, jetzt ist wieder viel Zeit vergangen. In dieser Zeit hast du deinen Vater dann wieder nicht gesehen? Nur so aufs Nötigste, was meine Mutter halt erlaubt hat. Und ich habe immer mal wieder gesagt, mir geht's so schlecht, auch wegen der Krankheit und so. Was heißt denn das Nötigste? Vielleicht einmal im Monat. Ach so, okay. Dann haben wir Ausflüge gemacht oder so. Und meine Mutter hat mir auch immer versucht, denen dann schlecht zu reden und sowas. Und dann bin ich irgendwann, das ist jetzt ein Jahr her, auf eine ganz neue Spur gekommen. Und zwar habe ich, es gibt ja ganz, ganz viele Medikamente so auf dem Markt, und viele haben ja Nebenwirkungen. Und dann habe ich rausgefunden, dass es gibt Apunal, das ist ein Antidepressiva, was jetzt auch nicht unbedingt so für Kinder oder Jugendliche gedacht ist. Ja. Was aber, wenn man es falsch, also zu viel nimmt oder es allgemein nicht verträgt, Krampfanfälle auslöst. Jetzt sag bitte nicht, dass du das gezielt einnimmst, damit du diese Krampfanfälle bekommst. Doch. Und das ist auch geschehen? Ich habe das jetzt zum dritten Mal gemacht. Und dann kommst du ins Krankenhaus? Also das sind teilweise so heftige Krampfanfälle. Also ich nehme das. Das nehme ich als Tabletten. Wie kommst du denn überhaupt da dran? Also ich bin in einer Beziehung mit einem Freund, und der macht eine Ausbildung, wo er quasi, also so eine Apotheke, ja, Also und da hängt jetzt noch was Illegales dran. Das heißt, der lässt die Sachen mitgehen. Ja. Der riskiert seine Ausbildung. Ja. Und du riskierst deine Gesundheit. Ja. Mensch, aber was erzählst du mir da für Geschichten? Das ist ja Wahnsinn. Aber also es hat das erst, also das ist so, also wenn ich das nehme, dann dauert das so 20, 30 Minuten. Dann, also es ist eigentlich, viele nehmen das auch so zum Einschlafen oder so. Mhm. Aber mir, wenn man da halt zu viel von nimmt, dann löst es diese Krampfanfälle aus. Ich merke das dann wirklich, dass ich auch mich selbst gar nicht mehr zur Kontrolle habe oder so. Und du machst das nach wie vor, um einen intensiveren Kontakt zu deinem Vater zu haben? Ja, also zum Beispiel, muss er ja irgendwie auch, wenn ich das jetzt einfach nehmen würde und gehe dann schlafen, dann würde das ja gar nichts bringen, sondern ich muss ja irgendwie auch sicherstellen, dass meine Mutter das dann mitbekommt. Mhm. Zum Beispiel mache ich das, bevor ich duschen gehe oder so. Mhm. David, ich will da mal einen Strich drunter ziehen, weil ich das sehr erschreckend finde, was du mir da erzählst. Ja. Natürlich kann ich das nachvollziehen, was deine Motivation ist. Aber wir halten jetzt erstmal fest, du bist ein junger Kerl von 17. Das dauert nicht mehr lange, dann bist du 18. Ja. Dann bist du erwachsen. Ja. Dann kann deine Mutter dir überhaupt nicht mehr reinquatschen, wen du sehen kannst und solltest. Dann bestimmst du das. Lass das unbedingt sein mit diesen Tabletten. Du weißt überhaupt gar nicht, was du dir für Schäden zufügst, die du irgendwann später ausbaden musst. Leberschäden, Nierenschäden, psychische Schäden. Ich weiß nicht, was alles sonst da noch passieren kann. Vor allem das, was mir halt große Angst macht, ist, also wenn ich da halt im Krankenhaus bin, die machen ja im Moment ganz viele Sachen, also auch diese MRTs, CTs, EEGs. Und ich werde auf ganz viele Medikamente ja eingestellt, weil die das ja quasi verhindern wollen, dass das nochmal passiert. Mhm. Aber, naja, die wissen ja nicht, was die Ursache ist, ne? Ja, aber die Ursache ist, David, dass offensichtlich das Verhältnis so zerrüttet ist zwischen deinen Eltern und deine Mutter so eine dominante Frau ist, dass sie dir vorschreibt, wen du sehen sollst. Ja, das macht sie halt immer schon. Aber ich finde jetzt, du bist 17, das ist ein gutes Alter, sich frei zu kämpfen. Jetzt musst du das dir erkämpfen, dass du deinen Vater siehst. Das kann sie dir jetzt eigentlich auch schon gar nicht mehr verbieten. Also im Moment macht sie das schon. Und dann geh einfach zu dem Vater. Du bist ein freier, junger Mann. Geh, besuche ihn einfach. Und stelle sie vor veränderte Tatsachen. Und wenn sie dir zu doof kommt, dann ziehst du zu deinem Vater. Weiß dein Vater eigentlich, was du da alles machst? Er weiß nicht. Also nein, er denkt, ich bin krank. Ja, mein Gott. David, dein Vater würde wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, wenn der das erfahren würde. Aber jetzt bin ich da ja so tief drin in der Sache. Ich bekomme das doch nie wieder einem erklärt, dass ich mir das einfach dass ich mir eine Krankheit ausgedacht habe. Ja, du musst jetzt einen klugen Weg finden, dich da rauszuschleichen aus der ganzen Sache. Indem du schon mal die Medikamente nicht mehr einnimmst, indem du keine Krampfanfälle mehr bekommst. Würdest du denen das sagen? Ich würde es erstmal. Wie ist dein Verhältnis zu deinem Vater? Also super. Super. Würde ich sagen. So. Also meine Mutter hat ja auch, also ich habe das eben schon mal gesagt, dass ich einen Freund habe. Mhm. Und damit hat meine Mutter ein ganz, ganz großes Problem. Also noch ein Problemfeld. Ja, die akzeptiert das gar nicht. Und die, zum Beispiel, ich darf meinen Freund auch gar nicht mit nach Hause bringen. Mhm. Weil dann rastet die mega aus und... Könntest du denn, wenn es jetzt hart auf hart käme, hat dein Vater Platz? Könntest du da wohnen? Also Platz hat, das Sorgerecht hat nur meine Mutter. Gut, aber du bist 17 Jahre alt. Das ist rechtlich wahrscheinlich schon nicht mehr so eindeutig, wie als wenn du jetzt 14 wärst. Mit 17, glaube ich, hat man ein Selbstbestimmungsrecht. Ich weiß nicht ganz genau, aber du bist ja bald... Wann wirst du 18? Im August. Ja, siehst du. Also ist das Thema, könntest du dann zu deinem Vater ziehen? Ging das? Also ich glaube, mein Vater wird das bestimmt erlauben. Also mein Vater wird sich das, glaube ich, sogar wünschen, weil er will halt auch eigentlich, schon seitdem ich denken kann, immer ein engeres Verhältnis zu mir haben, aber... Jetzt schlage ich dir Folgendes vor. Du hast einen guten Draht zu deinem Vater. Du willst zu deinem Vater. Dann vertraue dich deinem Vater an und erzähl ihm diese ganze Geschichte, die du mir auch erzählt hast. Und dann könnt ihr gemeinsam beraten, wie du da jetzt geschickt rauskommst. Wobei, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich meine Mutter so sonderlich mag oder so. Aber ich habe dann schon so ein bisschen Angst, dass sie irgendwie total ausrastet oder so. David, also, dann lass sie, ausrasten. Sie war nie besonders nett, also... Lass sie ausrasten. Ist auch schon mal passiert oder so, dass sie halt auch dann durchdreht oder so. Das ist ihr Problem. Das, was du mir erzählst, finde ich so ungeheuerlich, was sie dir angetan hat, dass du alles Recht der Welt hast, jetzt dein eigenes Leben durchzuhauen. Lass sie ausrasten, egal was passiert. Nimm deine 7 Sachen und geh zu deinem Papa. Aber das muss ich ja auch irgendwie mit mir dann ja später vereinbaren. Also sie hatte schon, das ist jetzt, da war ich, das war das erste Mal, dass das so bei mir akut war. Da hat sie auch, das habe ich nicht selber mitbekommen, sondern über meine Tante, weil also sie hat einen sehr guten Draht so dahin. Mhm. Auch schon mal so Gedanken geäußert, wie, dass sie auch nicht mehr leben möchte oder so. Würde ich mich jetzt erst gar nicht von beeindrucken lassen und schon gar nicht von erpressen lassen. Jetzt bist du mal am Zug. Die Frau hat 17 Jahre ihren Willen durchgesetzt, jetzt bist du dran. David, mir rennt jetzt im Rahmen dieser Sendung gerade hier die Zeit etwas weg. Ich habe dir von meiner Seite aus ganz klar gesagt, was ich finde und was du tun solltest. Zu meinem Vater gehen und ihm die Wahrheit sagen. Ihm die Wahrheit sagen und mit ihm gemeinsam beraten, wie du schnell da rauskommst. Ich kann dir aber auch sehr gerne noch, weil ich dich nicht allein lassen möchte, auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, die im Hintergrund arbeitet. Dann würde die dich gleich nochmal anrufen. Aber ich muss dann nicht irgendwie Angst haben, dass ich weg muss oder so. Nein, das ist ganz anonym hier. Hier kommt keine Silbe durch uns irgendwie zu deiner Mutter oder so. Okay, nein, ich meine, weil das ja auch nicht so das normalste Verhalten ist vielleicht oder so. Ja. Und die Ärzte mir auch schon bei dem vorletzten Mal gesagt haben, dass wenn das was Psychologisches ist. Du brauchst jetzt einen richtigen gestandenen Menschen an deiner Seite, du musst das mit deinem Vater gemeinsam beraten. Okay. Dennoch rufen wir dich jetzt nochmal an, habe ich ein besseres Gefühl, dafür bitte ich dich aufzulegen und die Psychologin heißt Alexandra und die meldet sich gleich bei dir. Okay, danke Domian. Viel Glück und alles Gute, David. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1:27 Uhr haben wir und hier ist Martin. Martin ist 56. Guten Morgen, Martin. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Martin, ich freue mich, dass du da bist. Ja, Jürgen, ich freue mich auch. Über was reden wir beide? Ja, über was reden wir? Ich rede darüber, dass ich jetzt mittlerweile 56 Jahre alt geworden bin. Gott sei Dank. Mein Lebensgefährte hat es mittlerweile 53 Jahre lang nicht eben geschafft. Und wir waren 25,5 Jahre lang zusammen gewesen. Und es waren 25,5 schöne Jahre gewesen. Dein Lebensgefährte ist mit 53 gestorben? Ja. Ja. Mhm. Er hatte 2 Herzinfarkte gehabt. Und der dritte Herzinfarkt hat er eben nicht mehr gepackt. Wann ist er verstorben? 2012. 4 Jahre her. Ja. Wie geht es dir nach diesen 4 Jahren? Mir geht's nicht gut. Das war eine sehr lange Beziehung, die ihr beiden hattet. Ja, wie gesagt, das ist eben nicht mal kurz über die Schulter geklopft. Das ist nicht mal eben ganz kurz herbeigesagt, weil 25,5 Jahre... Das war euer Leben. Ja. Großer Teil eures Lebens. Es ist ein Vierteljahrhundert, ne? Genau, genau. Ja. Und wie gesagt, das können aber viele nicht verstehen. Selbst innerhalb der Verwandtschaft nicht. Ich kann das sehr gut verstehen. Wenn man so lange mit jemandem glücklich... Ich gehe mal davon aus, dass ihr eine glückliche Beziehung hattet. Nee. Jürgen, das sage ich dir ganz ehrlich, das war nicht immer, das war ein Auf und Nieder gewesen. Na gut, aber die Grund... Aber es war eben so gewesen, dass man eben zusammen gelebt hat und das war so gewesen, dass man eben so weit zusammengekommen ist, dass man eben alles immer gestiegelt gekriegt hat. Gut. Dass es Auf und Abs gibt bei 25 Jahren, ist ja das völlig normal. Auch in einer Hetero-Familie genau dasselbe. Ja, natürlich, aber ich gehe davon aus, dass so die Grundbindung sehr stark war zwischen euch beiden. Richtig. So. Und wenn die wegbricht, ist das ja völlig klar. Es war eine liebevolle Gegenseitigkeit gewesen. Mhm. Und das war ganz lieb gewesen von seiner Seite aus, von meiner Seite aus. Das war eine Selbstverständlichkeit aus gewesen, dass wir uns ebenso vertragen haben und immer wieder zusammengefunden haben. Ja, jetzt hast du gerade gesagt... Auch wenn mal was irgendwie auseinandergekommen ist. Jetzt hast du gerade gesagt, dass niemand versteht, dass du noch so traurig bist. Ich bin immer noch traurig. Und es versteht niemand in deinem Umfeld. Das versteht. Hallo? Ach, jetzt haben wir schon wieder ein technisches Problem. Das ist aber sehr dumm. Wir müssen uns mal eine neue Telefonanlage, glaube ich, hier zulegen. Es passiert doch allzu oft. Also wir versuchen, den Martin bitte wiederzubekommen und machen wir jetzt weiter. Hoffentlich kann ich Sie verstehen. Die Nadine. Hallo Nadine. Ja, hallo. Sehr schön, dich verstehe ich. Ja. 41. Ja, 41, richtig. Liebe Nadine. Ja, ich rufe an, weil ich gerne die traurige Geschichte meines Sohnes erzählen möchte, der letztes Jahr am 1.8. verstorben ist, mit 11 Jahren. Mit 11 Jahren, was ist denn passiert? Der hatte eine Krankheit, die nennt sich MDS. Erklärst du sie mal? Das ist eine Erkrankung des Knochenmarks, also wo zu wenig Blut produziert wird. Und also die Blutkörperchen, die waren zu wenig. Und das hätte auch noch eine Leukämie werden können. Ja, oder er hätte auch an dieser Krankheit sterben können. Aber er ist behandelt worden und ist dann aber trotzdem gestorben. Ist er dann ja gestorben? Ja, also praktisch nach der Behandlung. Er hat erst damals, als wir das festgestellt haben, also die Krankheit hat sich bemerkbar gemacht durch blaue Flecke. Wie alt war er, als die Krankheit für euch bemerkbar war? 10 Jahre. Ja. Und vorher also, alles gut, gesund, normal? Ja, also er war immer ein sehr dünnes Kind, sehr blass, aber er war immer fit. Er war sportlich und eigentlich ein sportlicher Junge, so. Also was ich jetzt gar nicht bin. Ne? Ja. Aber ja. Und, hat man denn diese Erkrankung schnell diagnostizieren können? Ja, wir waren beim Kinderarzt, er hat Blut abgenommen und hat dann gesehen, dass das Blut nicht in Ordnung ist. Und dann war er am selben Tag noch in der Kinderklinik und die haben dann gesagt, es ist vielleicht nur ein Infekt, dann geht es bald wieder weg oder es könnte was Ernsthaftes sein. Mhm. Und dann mussten sie Knochenmarkspunktionen machen, 3-mal, bis sie dann wussten, was es ist. Mhm. Also Leukämie konnten sie ausschließen. Und dann haben sie gesagt, MDS, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Ich glaube, myelodysplastisches Syndrom nennt sich das. Genau, so ungefähr, ja. Und das war es dann auch. Ja, und dann hat er erstmal immer Bluttransfusionen bekommen, damit er keine inneren Blutungen kriegt oder keine Infektion. Da war euch aber schon klar, als die Diagnose gestellt worden war, diese Leitung stimmt ja auch nicht. Ich höre immer ein Echo von mir. Nein. Oh. Wir versuchen es einfach weiter. Als diese Diagnose gestellt worden war, war euch der Ernst der Lage klar? Ja. Also der Ernst, dass das was Ernstes ist, das war uns klar, ja. Ich habe damals gedacht, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist wie Leukämie. Aber diese Krankheit, die ist, glaube ich, noch nicht so erforscht und... ja, also die sagten dann auch, er braucht eine Chemotherapie und eine Knochenmarkstransplantation. Das ist alles dann geschehen? Ja, richtig, genau. Und danach... Weißt du mich jetzt besser oder ist das immer noch schlecht? Ich glaube, das liegt nicht an dir, aber wir können das so machen, das funktioniert schon. Ja, okay. Dich können wir gut verstehen, das ist das Wichtigste. Ja. Und nach der Transplantation und nach der Chemotherapie? Erst war die Chemotherapie und dann die Knochenmarkstransplantation. Und die ersten Wochen sind gut verlaufen. Da hat man gesagt, er könnte vielleicht Weihnachten 2014 schon nach Hause, wenn er es schafft, die Tabletten zu nehmen. Ja, und das klappte dann nicht so mit dem Tablettenschlucken und so. Ja, und dann haben sie gesagt, dann kommt er vielleicht im Januar nach Hause. Mhm. Und dann auf einmal, also Anfang Januar 2015, ging es ihm auf einmal schlechter. Mhm. Und dann hat der Darm Probleme gemacht und Durchfälle, starke Bauchschmerzen. Das heißt, von dieser Zeit an bis August, als er gestorben ist, war eine schlimme Leidenszeit für ihn. Richtig, richtig lang, ja. Und sehr dolle Schmerzen. War ja die meiste Zeit wahrscheinlich im Krankenhaus. Ja, nur. Er durfte zweimal zu seinem Vater nach Hause. Mhm. Er lebte bei seinem Vater. Ja, das ist noch eine andere Geschichte. Der lebte ja noch eine Vorgeschichte. Er lebte seit seinem, ich glaube, 8. Lebensjahr bei seinem Vater. Vielleicht mit ein paar Sätzen mal, warum? Ja, mir ist er mit 4 Jahren weggenommen worden vom Jugendamt, weil ich psychisch krank war. Mhm. Und dann war er in 3 Pflegefamilien und danach beim Vater. Hatte er ein gutes Zuhause bei seinem Vater? Ja, ich denke, im Großen und Ganzen ja. Aber ich habe auch manchmal was zu beanstanden gehabt, mhm. aber ich denke schon, dass es ganz in Ordnung und war. Der Vater war auch lieb zu ihnen. Die beiden hatten, glaube ich, schon ein gutes Verhältnis. Ja. Und wie war dein Verhältnis zu deinem Sohn, vor allen Dingen dann in der letzten Zeit? Es war manchmal nicht immer ganz einfach so. Ich habe ihn ja dann auch, während er dann bei seinem Vater wohnte, dann am Wochenende öfter gehabt. Und ich meine, wir waren uns ein bisschen fremd, weil wir 3 Jahre lang getrennt waren ungefähr. Mhm. Aber hat denn diese Krankheit euch etwas näher gebracht? Wieder? Ja, ja, sehr. Ja, ich war ja, also hast du ich habe meinen Job aufgegeben. Ja, hast du ihn oft besucht im Krankenhaus? Ja, wir haben uns abgewechselt. Mhm. Ne? Also ich habe da auch übernachtet, weil das ein bisschen in einer anderen Stadt war, als mhm. ich jetzt hier wohne. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Klinik sagen darf, oder? Ist ja nicht wichtig, tut ja nichts zur Sache. Ja, ist eigentlich nicht wichtig, ja, stimmt. Ja, aber ich wohne ein bisschen weiter weg, deswegen habe ich da auch übernachtet. Mhm. Und also er war erst auf der KMT-Station. Und das ist diese ganz sterile Station, wo alles desinfiziert wird mhm. und so, ne? Mhm. Und dann später, da haben sie gedacht, es geht jetzt ein bisschen bergauf. Da haben sie ihn dann auf die Kinderstation verlegt. Da durfte ich dann auch mit in seinem Zimmer schlafen. Mhm. Ja, und er hatte ständig Bauchschmerzen. Er hat sich ständig übergeben. Wir sagen noch mal sein Alter. Er ist 11 Jahre alt geworden. Ja, 11 Jahre. In dieser schweren Zeit, die du gerade schilderst, die wurde wahrscheinlich dann, je näher man zum August kam, immer schwieriger für den Jungen. Ja. War dem Jungen klar, dass er sterben muss? Das weiß ich nicht ganz genau. Also er hat 3 Wochen vor seinem Tod gesagt, Mama, ich liebe dich. Und dann irgendwann kurz danach oder davor vielleicht auch, weiß ich nicht mehr so genau, sagte er, ich sterbe. Mhm. Und ja. Warst du bei ihm, als er gestorben ist? Ja, ja. Also es war dann so, er ist dann notoperiert worden. Da kam er noch in ein anderes Krankenhaus und wurde nachts notoperiert mit einem künstlichen Darmausgang, mhm. weil sein Darm ganz viele Engstellen hatte. Da mhm. hat man dann künstlichen Darmausgang gelegt. Und ja, das brachte nicht viel. Und dann hat man ihm noch einen Schlauch in den Darm gesetzt. Du schilderst wirklich ein Martyrium. Ja, das war ganz schrecklich. Und er hat so gelitten. Also die Psychologin von der Kinderstation, die hat gesagt, sie hätte noch nie ein Kind so leiden gesehen wie meinen Sohn. Hast du, du hast es ja nun jeden Tag miterlebt. Oder fast jeden Tag, sagen wir es mal so, ja. Hm. Es gibt wohl nichts Schlimmeres für Eltern, als wenn man sein eigenes Kind verliert und das Kind vor den eigenen Augen stirbt. Ja, das Schlimme war auch so, also wie er war ein fröhliches Kind mhm. und er sah auch erst noch ganz gesund aus. Mhm. Und man hat wirklich von Woche zu Woche gesehen, wie er mehr kaputt geht. Ja, ich wollte dich jetzt was fragen. Ja. Du hast das Leiden miterlebt. War es dann trotz des großen Unglückes und der großen Trauer, war es für dich irgendwie auch eine Erleichterung, dass er jetzt nicht mehr leiden muss? Ein bisschen schon, ja. Mhm. Ja, weil es war kein Zustand. Also es war ja kaum auszuhalten. Ne? Man hat ihn ja über den ganzen Flur gehört, wie er ja gejuchzt hat und aua, aua, aua, Mama, Mama, aua, aua, ne? Also es war ganz schlimm. Und Wie geht es dir heute? Ja, es ist jetzt ungefähr 9 Monate her. Ja, es geht. Also ich denke mal, ich habe es ganz gut verarbeitet. Aber ich bin viel alleine und einsam auch. Ich habe auch im Moment noch keinen vernünftigen Job wieder. Mir tut das sehr leid, was mit deinem Sohn passiert ist, Nadine. Das ist erschütternd, wenn man das hört. Und Das Schlimmste ist auch, er hat am Donnerstag hat er noch gesagt, Mama, ich kriege heute noch einen Schlauch am Herzen gesetzt, weil er Wasser am Herzbeutel hatte. Mhm. Und dann hat er einen Erstickungsanfall gekriegt und ich war mit im Raum und habe Hilfe, Hilfe geschrien und dann kamen alle Ärzte rein und haben gesagt, meinen Namen wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Naja gut, aber sie sagten dann, gehen Sie bitte raus, wenn Sie das nicht aushalten können. Wir kümmern uns um Ihren Sohn. Ist er daran dann verstorben? Nicht sofort. Also ich war dann 1,5 Stunden in einem anderen Raum und dann bin ich noch mal gucken gegangen und das war kurz vor seiner letzten OP und er saß mit dem Beatmungsschlauch mit zuen Augen im Bett. Mhm. Ja, und mein Vorwurf, den ich mir mache, ist, dass ich nicht noch mal zu ihm hingegangen bin und gesagt habe, Arik, Mama ist bei dir. Und dass ich einfach nur geguckt habe. Ich wollte ihn nicht nochmal ansprechen, aber Ich glaube, darüber muss man sehr ausführlich noch reden, wenn du dir diesen Vorwurf machst. Das können wir nicht in 2-3 Minuten das jetzt weiß hier. Ich. Ja, deswegen möchte ich dir gerne anbieten, da wir jetzt schon auch unser Zeitlimit weit überschritten haben, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen. Ist das in Ordnung? Ja, gerne. Dass wir im Hintergrund in Ruhe mit dir sprechen was können. Was ich noch eben beenden möchte, er ist also dann kurz danach verstorben. Er lag im künstlichen Koma. Künstlicher Schlaf nach der letzten Herz-OP und ist dann auch verstorben, als ich auch dabei war. Mhm. Also wir waren alle dabei. Mehrere. Also nochmal, dass mir das sehr, sehr, sehr, sehr leid tut, Nadine. Ja, danke. Ich möchte dich jetzt bitten, aufzulegen und du wirst von der Alexandra, meiner Psychologin, angerufen. Und dann könnt ihr das noch weiter vertiefen. Ja, okay, Domian. Alles Gute und alles Gute für dich, ne? Dankeschön, auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Tschüss. So, jetzt höre ich gerade von meiner Regie, dass der Martin von gerade nicht erreichbar ist. Vielleicht lag es sogar an seinem Telefon und nicht an unserer Anlage hier. Vielleicht schaffen wir es dann ja morgen nochmal. Hier ist Monika. Monika ist 60. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Monika. Ich habe ein Problem. Ich kann mein Geld überhaupt nicht umgehen. Jetzt habe ich ein bisschen was geerbt, so als Altersgeld von meinen Eltern. Bin auch psychisch krank, habe auch einen Sohn, den man mir nicht weggenommen hat. Wie alt ist denn dein Sohn? Den ich auch alleine großgezogen habe, ohne Vater, weil ich halt nicht wollte. Aber ist egal, spielt ja keine Rolle. Ich kann jetzt hier auf jeden Fall nicht mit Geld umgehen. Gibt das, sobald ich irgendwie komme, ich in den Kauffrausch sozusagen. Du hast das. Halt, ich muss dich immer zwischendurch fragen. Du hast was geerbt? Ja, im sechsstelligen Bereich. Im sechsstelligen Bereich? Das ist eine fette Summe. Ja. Wann hast du das geerbt? Das ist auf dem Konto. Nee, wann du das geerbt hast? Jetzt, gestern. Ach, gestern? Von wem hast du das geerbt, wenn ich fragen darf? Von meinen Eltern. Ah ja, das heißt, es gibt einen Trauerfall in der Familie. Nein, mein Vater lebt schon nicht mehr, aber meine Mutter lebt noch mit 80. Und trotzdem hast du das Geld bekommen? Ja, ja. Das hat nie sozusagen als Erbe für mich auf das Haus. Wir haben ein kleines Häuschen. Und mein Sohn lebt ja, der hat das Haus überschrieben bekommen. Mhm. Und ich sollte dann auch etwas Erbe bekommen, habe ich das Geld dann dafür bekommen. So, jetzt hast du Angst, dass das viele tolle Geld weg ist. Ja, weg ist. Warst du so dein ganzes Leben, das immer so raus die hoch die Tassen und weg mit dem Geld? Warst du immer so? Ich war immer so. Ich habe immer über meine Verhältnisse gelebt. Mann, hast du Schulden? Ja. Gut, dann würde ich erstmal die Schulden begleichen mit dem Geld. Ja, das mache ich ja auch. Oh, aber trotzdem bleibt noch sehr viel übrig. Ich müsste mich dann am besten in den Händen behalten, ohne dass ich dann so flitschig aus. Also, es bleibt noch eine ganze Menge übrig, auch wenn du die Schulden beglichen hast. Ja, das bleibt noch. Du hast keinen Partner im Moment? Nein, ich möchte auch keinen mehr anziehen, ohne genau zu fragen. Ich will darauf hinaus, du brauchtest einen vertrauten Menschen, der das ein bisschen für dich handelt, das Ganze. Ja, da habe ich nur meine Mutter noch und meinen Kundenberater und auch Bank, aber ob ich denen also vertrauen kann, das weiß ich auch nicht. Ja, das weiß ich nicht. Wie ist die alte Dame noch fit und rüstig? Fit, die ist noch fit im Kopf. Dann könntest du ihr ja das Geld erstmal geben, dass sie es verwaltet. Und sie gibt dir pro Monat so eine kleine Summe, dass du dir das gönnen kannst. Ja, das könnte ich so machen. Also wenn du dich so gut kennst, Monika, dass du Angst hast... Ich kenne mich gut. Was würdest du... Also ich bin jetzt Katalog und Blätter, dann bin ich schon am Rausrufen, weil ich mir alles schicken lasse. Na gut. Aber ich meine, das ist eine sechsstellige Summe. Dann ganz schnell aufgebraucht sein, wenn ich einmal los bin. Ja, für was denn? Auto, neues Auto, das. Ja, da geht doch schnell Geld weg. Auto kostet ja schon Gutes, wenn man sie wirklich was Gutes leisten kann, 40.000, 50.000. In gewisser Weise kriegst du denn sonst auch noch eine Rente oder von was lebst du? Ja, ich krieg noch Rente. Ich bin Frührentnerin geworden, schon mit 30, wegen meiner psychischen Erkrankung. Ja. Deswegen eine Rente kriege ich auch noch, aber die ist nicht so hoch. Die so, das heißt, knapp. Klug. Und da musste ich mein Leben lang knapsen und dann bin ich einfach satt. So, das verstehe ich. Das heißt, du sollst dir jetzt was gönnen, aber du sollst es nicht übertreiben. Das wäre die richtige Regel. Und dafür brauchtest du einen an deiner Hand, der das ein bisschen kontrolliert und dir auf die Finger haut, wenn du zu viel ausgibst. Ja, das ist wohl was. Sonst sehe ich da ein bisschen schwarz bei dir. Ja, da gebe ich dir recht. Die Frage ist, ob deine Mutter das kann oder ob das jemanden Fremden vielleicht sogar einen Notar gibst, der dir jeden Monat so und so viel auszahlt von einem Konto oder weiß ich was, wie man das macht. Ja. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Das wäre auch noch eine Überlegung. Oder ich lege fest, dass ich gar nicht drankomme. Das ist auch noch eine Überlegung. Irgend sowas? Oder dass du pro Monat so und so viel 100 Euro oder 1000 Euro davon bekommst? Genau. So, das wäre die Lösung. Das wäre eine Lösung. da musst du dich drum kümmern. Dass du noch kurz vor Ende meiner Sendung im Dezember anrufst und sagst, Domian, ich habe alles verballert. Das liegt... Das will ich nicht hören. Dein Wort in Gottes Ohr, aber niemals. Das will ich nicht. Also mach es klug. Ich will das auch. Wenn ich mach es, dann geht das richtig. Beauftrage irgendjemand anderen, dass da so eine Schranke dazwischen ist. Ja. Viel Glück. Danke ich dir, Gummian. Monika, tschö. Tschüss. Jo, ich denke an dich auch. Tschüss. Tschö. Hier ist Timo. Timo ist 24. Guten Morgen, Timo. Guten Morgen, Domian. Hallo, Timo. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil mich das halt überrascht hat, wie wenig das einen ausmachen kann, wenn jemand HIV-positiv ist. Sag doch mal, wie wenig das jemandem ausmachen kann? Ja, also ich habe mich in eine verliebt, die ist HIV-positiv, ja. Eine Frau? Ja, richtig. Ja. Und dir macht das wenig aus? Ja, also ich hätte gedacht, es würde mich eher abschrecken. Ich meine, wir sind ja froh, dass sich da im Laufe der Jahre das so entwickelt hat, dass HIV-positive Menschen nicht stigmatisiert sind. Warum? Also ich könnte das generell nicht an Menschen, auf eine Person, also auf eine Sache komplett zu reduzieren. Mhm. Erzähl doch mal, wie lange bist du mit der Frau jetzt zusammen? Das ist ganz frisch. Ganz frisch. Ein paar Tage oder wie? Tage, ja. Und hat sie es dir einfach so gesagt oder wie war das? Ja, die geht da ganz offen mit um, ja. Und wie hast du reagiert im ersten Moment? Ja, als erstes fragt man natürlich, wie das passiert ist, ne? Und wie ist es passiert? Bei der Bundeswehr. Im Einsatz, ja. Wie das? Die wollte wohl jemanden helfen, einen Eingeborenen da, oder einen Einheimischen halt, meine ich. In welchem Einsatz war sie denn? Wie bitte? In welchem Einsatz war sie denn? Das war wohl in Mali oder in Afghanistan. Mhm. Ja. So, der hat sie wohl dann in einem falschen Moment halt angegriffen. Der wollte halt nicht behandelt werden, so wie ich das verstanden habe. Und ja, so hat sie sich halt angesteckt. Mhm. Wann hat sie sich angesteckt? Das wurde über knapp über ein Jahr. Bitte? Wie lange? Knapp über ein Jahr, so wie ich das jetzt im Kopf habe. Mhm. Und hat sie das gleich bemerkt, kurz danach? Oder wann hat sie es bemerkt? Also ich denke mal, kurz danach, ich denke mal, man wird auch ja getestet wohl beim Bund. Ja, man wird nicht pausenlos getestet, das glaube ich nicht. Ja, aber bei so einem Vorfall, denke ich mal, ist das schon Routine. Ja. Und was macht sie jetzt? Wie verhält sie sich? Die geht eigentlich ganz damit um. Das finde ich auch halt so gut dran. Mhm. Okay, sie nimmt wahrscheinlich Medikamente ein, oder? Ja, richtig, ja. Und wie kommt sie damit klar? Ich frage dich jetzt so Sachen, ich merke das schon, du kannst gar nicht richtig präzise antworten, weil du die Frau noch gar nicht lange kennst, ne? Ja, also ich sag mal, die letzte Zeit habe ich eigentlich nichts gemacht, außer mich mit ihr zu unterhalten. Mhm. Wie man das so macht, wenn man sich verliebt. Ja, ja. Genau. So, sie nimmt Medikamente ein, das kann man ja Gott sei Dank schon ganz gut abfedern, alles heutzutage mit den Medikamenten. Ja. Und für dich stellt das jetzt überhaupt gar kein Problem dar, dich auf eine Beziehung einzulassen mit dieser Frau. Ja, wunderbar, nee. So soll es ja auch sein. Also ich weiß ja auch, dass die Ansteckungsgefahr, wenn man sich wirklich schützt, ja eigentlich gegen Null geht. Ja, gegen Null geht. Natürlich, wenn du dich schützt, ist das völlig okay alles. Was ich halt auch gelesen habe, ist, wenn jemand behandelt wird und die Virusanzahl wirklich so niedrig ist, dass man sogar mit einem ganz kleinen Risiko ungeschützten Sex haben könnte. Selbst das kann man wohl überlegen, aber da würde ich mich genau schlau machen oder mit ihr zusammen mich auch beraten lassen vom Arzt, ja. Wie das zu handhaben ist. Ich glaube, in so einer frühen Zeit macht man sowas auch nicht. Nein. Mensch, Timo, toll, Gratulation. Weißt du, ich erinnere mich noch an Zeit, als HIV so aufkam, da waren die Leute teilweise wie Aussätzige wurden die gesehen. Und ich freue mich so sehr darüber, dass im Laufe der Zeit so eine Akzeptanz entstanden ist, dass das eben eine Krankheit ist wie jede andere und man schützt sich und dann ist es nicht weiter ein Thema. Ja. Also mich hat das echt gewundert, dass mir das echt überhaupt nichts ausmacht. Mhm. Ja, kann ich nur Gratulation sagen und euch eine schöne, tolle Liebe wünschen. Dankeschön. Timo, alles Gute und schöne Grüße an deine Liebste. Danke dir auch, alles Gute, Domian. Dankeschön, tschüss. Ciao. Und schade, dass du aufhörst. Ja, vielen Dank. Tschüss, Timo. Ciao. So, und hier ist die Jasmin. Die Jasmin ist 23. Guten Morgen, Jasmin. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Jasmin. Was ist dein Thema? Ich möchte dir von meiner Stoffwechselerkrankung erzählen. Mhm. Und zwar nennt sich die polyzystisches Ovarialsyndrom. Mhm. Und das ist eine Stoffwechselerkrankung, die geht von den Eierstöcken aus. Und dadurch habe ich in den Eierstöcken viele kleine Zysten. Und die sorgen dafür, dass ich viel zu viel männliche Hormone im Körper habe. Und welche Auswirkungen hat das wiederum auf deinen Körper, dass du zu viele männliche Hormone hast? Also ich habe ein ziemlich männliches Behaarungsmuster. Das heißt, du hast so Damenbart im Gesicht ja, auch? Ja, genau. Damenbart und Haare auf der Brust und auf dem Bauch. Mhm. Und ja, ich kann mich halt immer nicht konzentrieren. Und ist deine Brust normal, deine Brüste normal ausgebildet? Ja. Das schon. Also, mhm. Ja, und ich kann mich halt immer nicht konzentrieren. Ich bin auch inzwischen ziemlich depressiv geworden davon. Wie lange hast du diese Erkrankung schon? Seit circa 5 Jahren, aber richtig diagnostiziert ist es jetzt erst seit einem halben Jahr. Was tut man dagegen? Also man könnte eine Pille geben, die diese männlichen Hormone unterdrückt, aber das ist auch nicht ganz ungefährlich, weil ich durch diese Stoffwechselerkrankung halt auch übergewichtig geworden bin. Kann man operativ da nicht irgendwas machen? Nee, Also das, soweit ich weiß nicht. Also man kann diese, du sprichst von vielen Zysten, kann man die nicht entfernen operativ? Nee, also meine Gynäkologin meint halt immer, dass man das mit so einer Pille versuchen muss, die männlichen Hormone zu unterdrücken. Mhm. Und dass, wenn das dann nicht helfen würde, dann würde man eventuell über weitere Schritte nachdenken, aber man muss das erstmal versuchen. Wahrscheinlich wäre ein operativer Eingriff auch damit verbunden. Ich weiß es nicht. Ich vermute das, dass du vielleicht nie dann danach mehr Kinder kriegen könntest. Kann ich jetzt auch nicht, weil der Körper halt viel zu viel männliche Hormone hat und ja. Nun hast du das gerade so geschildert, wie du aussiehst. Welche Probleme hast du dann bei der Partnersuche oder im Kontakt mit Männern? Ja, also ich traue mich immer nicht so mit den Männern, weil, ja, wie soll ich das sagen, ich schäme mich dafür, dass ich das habe, obwohl ich eigentlich nichts dafür kann. Mhm. Also du hast keinen Partner im Moment? Nein. Hattest du denn, während das jetzt so aufgetreten ist, hattest du da schon mal einen Partner? Nee, jetzt in der letzten Zeit nicht mehr. Ist diese Erkrankung eigentlich auch mit Schmerzen verbunden? Ja, also wenn ich meine Periode bekomme, dann habe ich zum Teil ziemlich heftige Unterleibsschmerzen. Mhm. Und ja, es ist halt auch, dass meine Finger immer ziemlich stark anschwillen und ich die dann nicht richtig bewegen kann, weil der ganze Stoffwechsel durch diese Hormonstörung beeinträchtigt wird. Aber es ist ja schon eine sehr schwerwiegende Erkrankung, die du schilderst, die dich ja wahrscheinlich rundherum in deinem Leben einschränkt und belastet. Ja, und das Schlimme ist auch, meine Gynäkologin, die ist immer so, sie sagt, wenn ich komme, sie kann das nicht oft genug betonen, dass ich mein Gewicht reduzieren soll und muss. Mhm. Aber das Problem ist einfach, egal was ich versuche, mein Gewicht wird nicht weniger mit Sport, gesunder Ernährung und... Wie viel wiegst du denn mittlerweile? 100 Kilo. 100 Kilo bei einer Größe? 1,69. Ja. Und für dich ist es ganz klar, dass das mit dieser Hormonproduktion irgendwie zu tun hat? Ja, das habe ich von den Ärzten aus dem Krankenhaus auch schon gesagt bekommen, dass das alles in einem Zusammenhang steht. Bloß meine Frauenärztin, die ist da irgendwie immer ein bisschen gegen an und hackt dann auf meinem Gewicht rum. Und jetzt hatte ich eine andere Gynäkologin mir einen Termin geholt und ich habe irgendwie Angst, dahin zu gehen, dass die das auch nicht ernst nimmt, weil am Anfang... Na, hör mal, wenn man das nicht ernst nimmt, man muss dich wahrscheinlich nur anschauen, dann sieht man schon, dass es ernst zu nehmen ist. Ja, und ich habe das ja, wo ich das erste Mal gemerkt habe, dass was nicht stimmt, bin ich ja auch zum Arzt, aber ich wurde nicht richtig ernst genommen und dann haben die mich auch nochmal zum Neurologen geschickt und dann habe ich dem die Situation geschildert, weil ja meine Finger immer so anschwillen. Aber was heißt nicht ernst nehmen? Diese Krankheit, die du gerade beschrieben hast, ist doch diagnostiziert bei dir. Ja, das ist sie jetzt. Aber wo das angefangen hat, da wusste ja noch keiner. Also ich rate dir dringend, Jasmin, es klingt mir ein bisschen komisch, was von deiner Frauenärztin. Geh mal zu einem anderen Gynäkologen noch. Hol dir eine andere Meinung ein und hab auch Mut, dorthin zu gehen. Ja, hab ich auch. Ich hab die Frauenärztin auch gewechselt und hab auch schon einen Termin, aber es dauert halt. Das dauert halt. Aber vielleicht wirst du sogar, weil das so eine komplexe Erkrankung ist, vielleicht auch nochmal in eine Klinik müssen. Ja. Aber das musst du dich natürlich von dem Arzt, von der neuen Ärztin beraten lassen. Ja. In der Hoffnung, dass man dir dann gezielter helfen kann und du wieder deine Lebensqualität bekommst. Ja, das wäre dir wichtig. Und ich weiß auch gar nicht, welche gesundheitlichen Auswirkungen diese falsche Hormonausschüttung bei dir sonst hat. Weiß man ja auch alles gar nicht. Nee. Liebe Jasmin, wir müssen Schluss machen. Die Sendung ist gleich vorbei. Schön, dass wir uns mal kennengelernt haben und geh zu der neuen Gynäkologin und ich wünsche dir alles Gute dafür. Vielen Dank, wünsche ich dir auch. In der Technik, Moritz Güldenring. Morgen sind wir wieder da. Bis dahin.